Freunde sind wirklich für dich da. Ich weiß, es ist wirklich wahr. Die sind für dich da, egal was es ist wahr. Freunde sind wirklich für dich da. Ich weiß, es ist wirklich wahr. Die sind für dich da, egal was es ist wahr. Man ist auf sich allein gestellt, ich weiß, wovon ich rede. Deshalb sind gute Freunde auch entscheidend in deinem Leben. Gute Freunde sind die, die keinen Zweifel an dir hegen, dich akzeptieren und nur die guten Seiten an dir sehen und gleich dahinter stehen, bereit sind zu vergeben, wenn du das wieder mal geschafft hast, dich in Scheiß zu begeben. Alle einzelnen von ihnen beweisen sich, indem sie dich immer begleiten. Ja, sie zeigen dir den Weg und das kommt eigentlich gelegen, denn alleine ist es hart, da hilft dir kein Geld, sonst hast du Scheine und das war's. Ja, jeder weiß es, ganz allein schafft man's nicht. Dann bist du am Ende, obwohl du eigentlich am Anfang bist. Und da vermisst du eine helfende Hand. Ohne fremde Hilfe hätte ich vieles selten geschafft. Viele denken nicht nach und wollen alles nur alleine regeln. Doch der Versuch ist ihnen zu viel, ja, sie scheitern kläglich. Freunde sind wirklich für dich da, ich weiß, es ist wirklich wahr. Die sind für dich da, egal was es ist wahr. Freunde sind wirklich für dich da, ich weiß, es ist wirklich wahr. Die sind für dich da, egal was es ist wahr. Also, Freunde sind wichtig fürs Leben, also verbaut euch das nicht. Mich begleiten meine Freunde auf den Wegen dieses Lebens, sowie ständige Probleme, die das Leben so erschweren. Und doch, dank gewissen Menschen bin ich Widerstandskämpfer, bin gestärkt und nicht durch Kleinigkeiten niedergeschmettert. Das sind wahre Freunde, doch man täuscht sich im Leben. Wie ein Typen, die betrogen nur von Freundschaften erzählen. Scheiß auf alle, die nicht da sind, wenn du jemanden brauchst. Wenn du vor Sackgassen stehst, weil du dir Wege verbaust. Und Freunde sind Menschen, die in jeder Zeit helfen. Nicht nur zuhören, sondern auch einmal in Tätigkeiten helfen. Das sind Leute, die dir beistehen, auch bei ernstnehmenden Sachen. Es sind Leute, die mit dir auch in dem Sterbebett noch lachen. Jeder weiß, was ich mein. Das ist der Grund, dass ich schreibe, was ich sagen will. Ja, ich scheiß auf Substantivreime. Ich scheiß auf euch alle, ich scheiß auf jeden, die mich einmal getäuscht haben. Ich geh meinen Weg nur mit eisernen Freundschaften. Ja. Nur mit eisernen Freundschaften. Freunde sind wichtig fürs Leben. Freunde sind wirklich für dich da. Ich weiß, es ist wirklich wahr. Die sind für dich da, egal was es ist wahr. Freunde sind wirklich für dich da. Ich weiß, es ist wirklich wahr. Die sind für dich da, egal was es ist wahr. Yeah!